Hörverständnisübung Nummer 11. Ein netter Verkäufer. In einem Elektrogeschäft lässt sich eine Dame über Tonbandgeräte beraten. Ich glaube, jetzt bin ich dran. Haben Sie Zeit für mich? Ja, ja. Bitte. Was darf ich denn sein? Ich hätte gerne ein Tonbandgerät, aber so ein, ja? So ein kleines mit Kassetten. Ach, Sie meinen Kassettenrekorder? Oh, ja, bitte. Bitte, da haben wir ein sehr schönes Gerät hier. Und zwar von der Firma Phonox. Ja. Sie sehen, es ist sehr handlich, sehr klein. Mhm. Da ist ein Mikrofon dabei und ein Kopfhörer. Nicht hier, Sie drücken hier auf diesen Knopf. Ja. Dann springt die Kassette auf. Aha. Wenn Sie aufnehmen wollen, dann drücken Sie auf diese beiden Knöpfe. Ja. Nicht? Ja. Und ja, und das ist also sehr einfach. Und wenn ich es wiedergeben will? Also auf den Wiedergabeknopf. Hier. Ah, hier, ja. Und ist da auch ein eingebautes Radio dabei? Nein, das ist nur ein Rekorder. Ach so, Sie möchten vielleicht schon was anderes nehmen. Ja, Sie möchten ein Radio mit eingebautem Kassettenrekorder. So, ja. So ist es, ja. Bitte, was ja. Könnten Sie mir denn da zeigen? Moment mal, da haben wir hier ein sehr schönes Gerät von der Firma Musicon. Ist allerdings etwas teuer. Ist allerdings erste Klasse. Was kostet es denn? Es kostet 480 Mark. Ja, aber es ist wirklich erste Qualität. Was ist sehen Sie, alles Sie haben dabei? Hier ein Radio. Ja. Hier ist der Kassettenrekorder eingebaut, sehr übersichtlich. Mhm. Nicht? Sie haben einen Anschluss fürs Auto. Mhm. Und Sie haben eben einen sehr, sehr schönen Lautsprecher und die große Senderwahl. Ah ja, nicht? Aber hätten Sie noch was anderes? Es ist immer ein bisschen sehr hoch. Ja, Preis. Es ist natürlich. Okay. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es ist das Allerbeste, was zurzeit auf dem Markt ich schon, ist. Aber es ist mir auch ein bisschen zu groß. Ja, es ist etwas nicht groß. Ganz handlich. Ja, dann würde ich Ihnen eigentlich zu dem Yosaku raten. Das ist ein japanisches Gerät, was wir sehr, sehr häufig verkaufen. Aha. Kann ich das mal sehen? Ja, bitte kleinen Moment. Hier sehen Sie. Oh ja, das ist hübsch. Ja, das ist etwas kleiner und ist auch wesentlich preisgünstiger. Mhm. Ja, und was würde das kosten? Das kostet 299 Mark. Ja, das hört sich schon besser an. Ja. Ich darf Ihnen das vielleicht schnell mal erklären. Bitte. Es ist im Grunde genau wie das andere Gerät, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, nur im etwas kleiner. Nicht? Sie haben auch hier, wenn ich Ihnen das vielleicht mal zeigen darf, nicht? Sie drücken auf diesen Knopf, dann springt die Kassette raus. Ah ja. Nicht? Mhm. Und Sie legen die Kassette also wieder ein oder die Kassette eben ein. Nicht? Dann machen Sie den Radio an, irgendeinen Sender, den Sie sich hier auswählen, nicht? So zum Beispiel. Ich glaube, an diesen Produktionen sieht man schon, dass die Deutschen wieder gar und jetzt nicht so drücken Sie sind. Hier auf diese beiden hier auf den Start- und Aufnahmeknopf. Auch wenn Skildo ist in und diesem wollen wir gleich mal versuchen. Mit nicht, wir drücken jetzt drauf. Mädchen gibt, so, Sie sehen, das Band läuft. Ich bei dir. Bekomme ich die Musik Sie bekommen vom Radio die Musik auf meine Kassette. Direkt vom Radio auf die das Kassette. Das ist wunderbar. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja. So, jetzt wollen wir mal auf die Stopptaste drücken. Und jetzt lassen wir das Band zurücklaufen und drücken wieder auf die Starttaste und hören uns das mal an. Ja. Jetzt kommt's, sehen Sie? Oh, großartig, das finde ich aber sehr schön. Ne? Ja, das ist sehr schön. Tja. Und wenn ich jetzt selbst, also mit dem Mikrofon eine Aufnahme mache, können Sie auch. Hier ist ein Mikrofoneingang. Aha. Nicht? Sie stecken hier das Mikrofon rein und bedienen das Gerät wie jedes andere Tonbandgerät. Ja, und können Sie mir sonst noch ein bisschen was erklären? Ja, das Angenehme an diesem Gerät ist, dass es ein eingebautes Netzteil hat. Was ist denn das? Muss ich also ganz dumm wissen fragen, Sie, verstehe nicht. Normalerweise arbeiten diese Geräte alle mit Batterien. Nicht? Wenn Sie es nun zu Hause benutzen wollen, dann können Sie es direkt mit diesem Netzteil ans Stromnetz anschließen. Das heißt, Sie können den normalen Strom verwenden. Ja, und wenn ich es jetzt für das Auto nehmen möchte, dann ist hier eine. Ja, das. Entweder mit den Batterien, die Sie hier reintun, oder über die Autobatterie, das geht auch. Wunderbar. Also das finde ich sehr schön. Tja. Ja, und hätte ich da Garantie drauf? Natürlich, Sie haben auf alle unsere Geräte ein Jahr Garantie. Ein Jahr. Mhm. Jetzt würde Sie das interessieren? Ja, also ich glaube, das wäre mir doch das Liebste. Haben Sie schon Kassetten? Nein, noch nicht. Müsste ich wohl auch welche mitnehmen. Ja, natürlich. Da gibt es also drei Typen. Eine spielt 60 Minuten lang, ein anderer Typ 90 Minuten und der dritte 120 Minuten. Ja. Ich rate Ihnen zu 60 oder 100, oder 90 Minuten. Und dann geben Sie mir bitte eine zu 60 und eine 90 Minuten. Gut, bitte. Schön. Dann habe ich Und wollen Sie gleich Batterien mitnehmen? Bitte? Sie Wenn ich das dazu. Brauche, also ja. müssen Sie mir... 6x1,5 Volt Batterien. Bitte, ja. packen Sie sie Schön. Auch dazu. Fräulein, ach bitte bringen Sie doch einen Yosaku runter, ja? Für die Dame. Sehr schön. Ach, gehen Sie doch bitte zur Kasse, schön. Nicht? Dann werden Vielen Sie da Dank bedienen. Für die nette Beratung. Ja, schön. Bitte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.